Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Märchen. Nicht überliefert und gesammelt, wie von den Brüdern Grimm, sondern selbst erdichtet und erdacht. Von Wilhelm Hauff. Er schrieb scheinbar zeitlose Werke wie »Das kalte Herz«, »Zwergnase« oder »Der kleine Muck«. Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so häufig als jetzt befahren waren, zogen zwei junge Burschen durch diesen Wald. So beginnt das Wirtshaus im Spessart. Erinnert euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald auf einmal spurlos verschwunden sind. Mehrere hatten davor gesagt, sie werden in diesem Wirtshaus übernachten. Es schien gar nicht unwahrscheinlich, dass die Schenke im Wald im Einverständnis mit den Räubern war. Der dritte Band des Märchenalmanachs für Söhne und Töchter gebildeter Stände auf das Jahr 1828. Allen Gerüchten zum Trotz entschließen sich nicht nur die zwei jungen Burschen, sondern auch zwei weitere Gäste im Wirtshaus im Spessart einzukehren. Ihr Herren, im Schlaf wenigstens sollten Sie uns nicht überfallen. Ich für meinen Teil will, wenn nur noch einer mit mir hält, die ganze Nacht wach bleiben. Das will ich auch. Ich auch, riefen die drei übrigen. Nun, so wollen wir etwas treiben, dass wir wach bleiben. Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir uns etwas erzählten? Lustig oder ernsthaft, wahr oder erdacht, es hält doch wach und vertreibt die Zeit so gut wie ein Kartenspiel. Was sich nun entfaltet, folgt der klassischen Erzählsituation zahlreicher Novellensammlungen. Unerhörte Begebenheiten werden angesichts lebensbedrohlicher Gefahren erzählt. Schon in den morgenländischen Erzählungen von Tausend und eine Nacht, deren Entstehung bis in das Jahr 250 zurückreicht, erzählt Scheherazade um ihr Leben. Ihr Herrscher, erzürnt über die Untreue seiner Frau, lässt sich jede dritte Nacht eine neue Jungfrau bringen, um sie dann am nächsten Morgen hinzurichten. Ein Schicksal, das auch Scheherazade droht. Sie beginnt, Geschichten zu erzählen. Am Ende jeder Nacht ist sie an einer so spannenden Stelle angelangt, dass der König unbedingt die Fortsetzung hören will und die Hinrichtung aufschiebt. In Boccaccios Decamerone, entstanden um 1350, werden Geschichten erzählt, während draußen in Florenz die Pest wütet, und in Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, erschienen 1795, werden die Erzählenden durch die Folgen der Französischen Revolution bedroht. Ich erzähle, also bin ich. Wir werden diese Nacht nicht überleben. Im Wirtshaus im Spessart droht der Räuberüberfall. Und so erzählen auch die Reisenden um ihr Leben, Sagen und Märchen. Keine althergebrachten Märchen, es sind neue Kunstmärchen, wie das vom kalten Herz. Der Schöpfer dieser Geschichten? Hauff. Wilhelm Hauff. Wenn aber jemand nun bewusst Märchen dichtet, und es werden auch welche, das heißt, man erzählt sie weiter und jeder empfindet, das ist ein Märchen, nicht, das ist wie im Märchen, dann ist ein Wunder geschehen. Meines Wissens in der Literatur nur zweimal, bei Andersen und bei Hauff. So Kurt Tucholsky. Der Literaturwissenschaftler Volker Klotz hingegen schimpfte: Ein solches Missverständnis zwischen fragwürdiger literarischer Qualität und großer, fortdauernder Lesergunst hat es zuvor in der Geschichte der Kunstmärchen nirgends gegeben. Ich habe, was ich geschrieben habe, in einiger Eile und nicht ohne Unverschämtheit herausgegeben. Ich werde keinen Satz bereuen, den ich niederschrieb. Ein Blick auf Wilhelm Hauffs Lebensspanne rechtfertigt diese Eile. Er erliegt im Alter von nur 25 Jahren einer Typhusinfektion. Ich habe, 24 Jahre alt, ohne die Welt viel gesehen, ohne die Menschen lange studiert zu haben, in der kurzen Zeit von 10 Monaten 3 in sich sehr heterogene Werke herausgegeben, wovon bei dem jetzigen dürftigen Zustand der Literatur eines schon hingereicht hätte, mir bedeutende Aufmerksamkeit zuzuwenden. An Wilhelm Hauffs außerordentlichem schriftstellerischem Output innerhalb kürzester Zeit scheiden sich schnell die Geister. Die einen halten ihn für einen begnadeten Jungdichter. Ein kaum fassbares Schaffenswunder. Den anderen erscheint er verdächtig als jemand, der sich hemmungslos dem Modegeschmack unterwirft. Man ist sich lediglich darin einig, Hauffs Werke seien offenbar mühelos, ohne Anstrengung, ohne wirkliche Entwicklung entstanden. Sie wurden rezensiert, gekauft, gelesen, vielfach besprochen. Und wo ich hinkam, war ich kein Unbekannter. Wie ein Wundertier haben sie mich aufgesucht, angestaunt, bewundert. Die Liebe zum Märchen hatte Wilhelm Hauff, geboren 1802, als Sohn eines Regierungsbeamten in Stuttgart, schon als Kind entdeckt. Abends versammelte Wilhelm die beiden Schwestern, die um wenige Jahre jünger leidenschaftlich an ihm hingen, und einige begünstigte Freundinnen derselben in einer hinteren Kammer, die nur durch ein niedriges Fenster mit bleigefasster Scheiben ein spärliches Licht empfing. Hier, im mystischen Halbdunkel, vom Hausrat verschollener Zeiten umgeben, erzählte er die Märchen und Geschichten, die ihm den Tag über auf der Schulbank durch den Kopf gegangen, und freute sich königlich über den Beifall seines Auditoriums. Erinnert sich Wilhelm Hauffs Vetter an seinen 10-jährigen Cousin. Wilhelm ist gerade einmal 6, als sein Vater im Alter von 37 Jahren stirbt. Familie Hauff zieht zu Wilhelms Großvater. Hier erwartet Wilhelm ein ganz besonderes Zauberreich, Opas Bibliothek. Gedenkst du des geheimnisvollen Freudenlebens in Großvaters Büchersaal? Gedenkst du noch des Frevels, wie roh du mit der deutschen Literatur umgingst? Hast du nicht deinem Bruder den Lessing an den Kopf geworfen, wofür er dich freilich mit Sophiens Reisen von Memel nach Sachsen erbärmlich zudeckte? Statt die Bücher zu werfen, beginnt er sie schnell zu verschlingen. Wallenstein oder Tristram Shandy füllen seine Freizeit, sehr zu Ungunsten altphilologischer Übungslektüren, denen er sich eigentlich widmen sollte. Denn Wilhelm soll Pfarrer werden. Das evangelische Seminar lässt ihm allerdings genügend Spielraum für seine Interessen. Dazu gehört auch eine große Begeisterung für die deutsche Burschenschaft und ihren Protest gegen die Restaurationspolitik und Vielstaaterei der deutschen Fürsten und gegen die politische Unmündigkeit der Bürger, zum Ausdruck gebracht in flammenden Reden, pathetischen Liedern und patriotischen Gedichten. Demagogische Kampagnen, denen in den Karlsbader Beschlüssen von 1819 mit einem Verbot der Burschenschaft und strengen Zensurgesetzen begegnet wurde. Für Wilhelm werden die Treffen der Burschenschaftler auch zum Versuchslabor seines schriftstellerischen Talents. In dieser brüderlichen freien Schule, wo jeder Publikum und Richter war, hier lernte ich, indem ich um euren Beifall rang, meine Kräfte üben und mich selbst kennen. Statt gleich Pfarrer zu werden, verlobt sich Wilhelm mit seiner Cousine Luise und tritt eine Stelle als Hauslehrer in der Familie des württembergischen Kriegsministers Ernst Eugen Freiherr von Hügel an. Hier begeistert Wilhelm seine neuen Zöglinge, wie der einst seine Schwestern und deren Freundinnen, als Märchenerzähler. Frau von Hügel spricht deshalb eine klare Empfehlung aus: Ihr müsst diese Märchen drucken lassen, lieber Hauff. Der erste Märchenalmanach auf das Jahr 1826, die Karawane. Die Karawane bildet die Rahmenhandlung, innerhalb derer unter anderem die Geschichten vom Kalif Storch und vom kleinen Muck erzählt werden. Publiziert werden die Kunstmärchen in der damals hochbeliebten Form des Almanachs, also eines Jahrbuchs. In einem schönen, fernen Reiche, von welchem die Sage lebt, dass die Sonne in seinen ewig grünen Gärten niemals untergehe, herrschte von Anfang an bis heute die Königin Fantasie. Einst kam Märchen, die älteste Tochter der Königin, von der Erde zurück. Die Mutter bemerkte, dass Märchen traurig sei. Ja, hier und da wollte ihr bedünken, als ob sie verweinte Augen hätte. Sie lieben mich nicht mehr, Überall, wo ich hinkomme, begegnen mir kalte Blicke. Selbst die Kinder, die ich doch immer so lieb hatte, lachen über mich und wenden mir altklug den Rücken zu. Der Grund für diese Ablehnung: die böse Muhme Mode hat das Märchen verleumdet. Doch Königin Fantasie weiß Rat. Gute Tochter, geh zu ihnen. Aber ich will dich auch ein wenig ordentlich ankleiden, dass du den Kleinen gefällst und die Großen dich nicht zurückstoßen. Siehe, das Gewand eines Almanachs will ich dir geben. Im Gewand des Almanachs soll das Märchen also wieder auf Interesse stoßen. Unter Märchen versteht man zu Haufs Zeit nicht die mündlich tradierten Volksmärchen, wie sie etwa in der Sammlung Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm bekannt wurden. Märchen sind damals von einzelnen Autoren verfasste Kunstmärchen, wie das 1636 erschienene Pentamerone des Neapolitaners Giambattista Basile oder die Geschichten oder Erzählungen aus alter Zeit des Franzosen Charles Perrault von 1695. Gerade Perraults Kunstmärchen waren so erfolgreich, dass sie bald in die mündliche Erzähltradition aufgenommen wurden, denn Lesen und Schreiben war im 18. Jahrhundert, zumal bei den einfachen Leuten, keine Selbstverständlichkeit. Dieses Erzählen der von Perrault erdachten Märchen führte sogar dazu, dass die Brüder Grimm sie wiederum in ihre Volksmärchen aufnahmen. Zu Perraults Erfindungen gehören Rotkäppchen, Blaubart, der gestiefelte Kater, Aschenputtel, Dornröschen. Sie alle sind ursprünglich Kunstmärchen. Sehr zu Recht bemerkt Hauff, dass Kunstmärchen aus der Mode geraten seien und verbindet seine Märchen daher mit der aktuell beliebten Publikationsform des Almanachs, in der Hoffnung, dass die Idee eines solchen Almanachs neu und besonders in höheren Ständen vielleicht nicht unwillkommen ist. Und so erscheint Ende des Jahres 1826 bereits Hauffs zweiter Märchenalmanach mit dem Titel Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven. Er enthält unter anderem das bekannte Märchen vom Zwerg Nase. Wie schon im ersten Märchenalmanach ist die Handlung in orientalischer Umgebung angesiedelt und folgt damit dem großen Vorbild der Märchen aus Tausend und einer Nacht. Nicht nur hinsichtlich des Schauplatzes, sondern auch in der novellistischen Konstruktion, einer Rahmenhandlung, in die die erzählten Geschichten eingebunden sind. Augenzwinkernde Zaubermärchen stehen neben blutigen Krimis, Satire neben Abenteuergeschichte. Die Schauplätze wechseln zwischen Morgenland und Abendland. Aber die eingebetteten Geschichten sind so geschickt mit der Rahmenhandlung verwoben, dass die Figuren zwischen den Erzählebenen hin und her wechseln. Diese ausgefeilte Geschlossenheit unterscheidet Hauffs Märchenalmanache von den meisten Almanachen der Biedermeierzeit. Es ist sicher kein Zufall, dass Hauffs beliebteste Märchen diejenigen sind, die das Übernatürliche besonders gekonnt in eine möglichst realistisch gestaltete Handlung einarbeiten. In »Die Karawane« ist das die Geschichte vom kleinen Muck, in »Der Scheik von Alessandria« der Zwerg Nase und im »Wirtshaus im Spessart«, Hauffs drittem Märchenalmanach von 1827, das kalte Herz. Die Helden dieser drei Märchen sind alle Außenseiter, Muck aufgrund seiner Größe. Er war nur 3 bis 4 Schuh hoch. Dabei hatte er eine sonderbare Gestalt, denn sein Leib, so klein und zierlich er war, er musste einen Kopf tragen, viel größer und dicker als der Kopf anderer Leute. Jakob als Zwergnase, weil er ins Abnorme deformiert wird. Seine Augen waren klein geworden wie die der Schweine. Seine Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter. Der Rücken und die Brust waren weit ausgebogen und waren anzusehen wie ein kleiner, aber sehr dick gefüllter Sack. Und Peter Munk im kalten Herz als Köhlersohn aufgrund seiner niederen Herkunft. Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner. Muley, der Kaufmann, der in Die Karawane das Märchen vom kleinen Muck erzählt, berichtet, dass er mit seinen Spielkameraden den alten Muck wegen seiner Gestalt verspottet. Muleys Vater konfrontiert ihn deshalb mit Mucks Geschichte. Als abgelehnter Außenseiter zieht er in die Welt, um nach unglaublichen Abenteuern als gemachter Mann zurückzukehren. Seitdem lebt der kleine Muck in großem Wohlstand, aber einsam. Denn er verachtet die Menschen. Er ist durch Erfahrung ein weiser Mann geworden. Ich erzählte meinen Kameraden die wunderbaren Schicksale des Kleinen und wir ehrten ihn, solange er lebte, und haben uns vor ihm immer so tief als vor Kadi und Mufti gebückt. So ist der kleine Muck zunächst einmal eine Parabel über die Macht des Geschichtenerzählens. Durch die Erzählung verändern sich Muley und seine Freunde zum Besseren. Doch auch wenn das Märchen im Morgenland angesiedelt ist, steckt es voller Anspielungen und Kritik auf das Herrschaftssystem und die Vielstaaterei in den Ländern des Deutschen Bundes. Das Land des orientalischen Königs ist so klein, dass es binnen 8 Stunden zu Fuß verlassen werden kann. Der Herrscher steht jenseits der Kritik und erweist sich zugleich als unfähig. Erst durchschaut er die Intrige seiner Höflinge gegen Muck nicht, dann rennt er sich in dessen Zauberpantoffeln ohnmächtig. Aufgebracht nimmt er Muck die Zaubergegenstände weg und verweist ihn des Landes. Muck revanchiert sich mit Feigen, die Eselsohren und eine Rübennase wachsen lassen. Seiner Stellung entsprechend isst der Herrscher die meisten davon und erhält so die härteste Strafe. Durch einen Feenzauber verunstaltet, wird Jakob zu Zwergnase, einem Ausgestoßenen. Das Gewand des Märchens kann nicht über die soziale Anklage hinwegtäuschen. Der Mensch an sich ist für die Gesellschaft wertlos. Wert gewinnt er nur über sein Aussehen, seine Macht, seinen Reichtum oder seinen Nutzen. Nützlich macht sich Jakob und bringt es bis zum herzöglichen Hofkoch. Auch hier ist der Herrscher ungerecht und bedroht seinen Koch mit dem Tod, sollte er die Königin der Pasteten nicht zur Zufriedenheit seines fürstlichen Gastes zubereiten. Die Pastete Suzeraine. Natürlich, die Leibspeise der deutschen Fürsten des Vormärz. Der Begriff Suzeränität bezeichnete die Oberhoheit eines Staates über einen anderen. Jakob findet schließlich die entscheidende Zutat für die Pastete Suzeraine. Das Kräutlein Nies mit Lust. Dieses mysteriöse Kräutlein gibt Jakob allerdings auch seine ursprüngliche Gestalt wieder. Er flieht unerkannt vom Hofe. Weil nun das wirkmächtige Kraut Nies mit Lust fehlt, entstand ein großer Krieg zwischen den beiden Fürsten, der in der Geschichte unter dem Namen Kräuterkrieg wohl bekannt ist. Es wurde manche Schlacht geschlagen, aber am Ende doch Frieden gemacht. Und diesen Frieden nennt man bei uns den Pastetenfrieden. Happy End? Jakob kann, in einer sarkastischen Verzerrung des Bibelgleichnisses vom verlorenen Sohn, nach Hause zurückkehren. Denn er ist nicht mehr hässlich und dazu noch reich. Sodass seine Eltern in dem schönen jungen Mann mit Vergnügen ihren verlorenen Sohn erkannten. In Das kalte Herz schließlich verortet Hauf das Geschehen ganz konkret. Der Kohlenmunk Peter bewegt sich im realistisch gezeichneten Milieu der Köhler des Schwarzwaldes, eine bedrohte Existenz. Ähnlich der Digitalisierung heute bedrohen zur Zeit des Kohlenmunk Peter Bergwerke und Dampfmaschinen die Existenz der Köhler. Sie sind schneller und effizienter. Wie angesehen sind die Glasmacher, die Uhrmacher? Und auch die Flößer auf der anderen Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Was ihn ärgerte, das war sein Stand. Peter sucht deshalb den Kontakt zu 2 legendären Geistern des Waldes, zum weisen Glasmännlein und zum unheimlichen Holländer Michel. Die beiden stehen sinnbildlich für entgegengesetzte wirtschaftliche Kräfte und ihre damit verbundenen ethischen Gesetze. Moral und Fleiß auf der einen Seite, hemmungsloses Gewinnstreben, Gier und Kapitalismus ohne Rücksicht auf soziale Beziehungen andererseits. Das kalte Herz nimmt die alte Redensart »ein kaltes Herz haben« als Metapher für Gefühlskälte wörtlich. Ein steinernes Herz, weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleid noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz. Der Holländer Michel tauscht Peters fühlendes Herz gegen ein steinernes. Und Peter wird hartherzig, geizig, mitleidlos und erschlägt schließlich sogar seine eigene Frau. Nur das mitleidvolle, magische Eingreifen des Glasmännleins bringt alles wieder ins Lot und lässt sogar die Tote wieder auferstehen. Und die Moral von der Geschichte? Es ist doch besser, zufrieden zu sein mit wenigem, als Gold und Güter zu haben und ein kaltes Herz, meint Peter am Schluss ganz im Geiste des Biedermeier. Haufs Märchen bietet allerdings um einiges mehr als diese Floskel. Das kalte Herz muss im Kontext seiner Epoche gesehen werden. Industriell gefertigte Massenware aus Großbritannien vernichtet damals ganze Gewerbezweige in Deutschland. Und das Bürgertum ist angesichts der sich entfesselnden Industrialisierung von Angst erfüllt. Hauff verbindet Milieustudie, Märchenerzählung und Gesellschaftskritik. Das Märchen vor dem Hintergrund der Krise, digitale Revolution, Finanzkrise, Flüchtlingskrise. Es ist ein Drang in jedem Menschen, sich hinauf über das Gewöhnliche zu erheben und sich in höheren Räumen leichter und freier zu bewegen, sei es auch nur in Träumen. Indem ihr den Erzählungen zuhörtet, habt ihr selbst auch mitgedichtet. Ihr bliebet nicht stehen bei den Gegenständen um euch her, bei euren gewöhnlichen Gedanken. Nein, ihr erlebtet alles mit. Ihr wart es selbst, dem dies und jenes Wunderbare begegnete. Das Märchen wurde euch zur Wirklichkeit. Oder wenn ihr lieber wollet, die Wirklichkeit zum Märchen. Weil euer Dichten und Sein im Märchen lebte. Das Märchen zur Bewahrung von Würde, Menschlichkeit und innerer Freiheit? Ich lausche, also bin ich. Ich erzähle, also bin ich. Sie hörten eine Sendung von Radio Wissen über Wilhelm Hauff und seine Kunstmärchen von Frank Halbach. Es sprachen Claudia Urbschert-Minges, Stefan Wilkening und Sebastian Weber. Technik Monika Xenger. Regie führte Frank Halbach. Die Redaktion hatte Petra Herrmann.